Von der Tugend in ihrer Jugend und von ihrer großen Sittsamkeit. Liebe hochverehrte Großmama, als du noch jung warst, sag, wie war es da? Gab es wirklich Anno dazumal auf der Welt nichts weiter als Moral? Gab es wirklich damals nicht die kleinen Sünden, die wir jungen Leute heut so reizend finden? Ach, ich sprech die Wahrheit gar so gerne raus. Liebe gute Großmama, sprich dich mal aus. Alte Leute, die vergessen, dass sie jung gewesen sind, und sie sagen stets vermessen, sowas tut man nicht, mein Kind. Und sie flüstern, wir waren anders und sie würden uns genieren. Das mit der Tugend in ihrer Jugend kann man heut ja nicht mehr kontrollieren. Liebes, hochverehrtes Enkelkind, da wir grad heut so nett beisammen sind, sage ich die Wahrheit ehrlich dir. Wir waren damals gerade so wie ihr. Als wir noch jung waren, machten wir oft Sachen. Wenn ich heute dran denk, muss ich noch heimlich lachen. Und so manches, was zu unserer Zeit geschah, nannte man auch damals schon so, so, la, la. Thank you.